Erster David fragte, gibt es noch jemanden aus Sauls Familie? Er wollte gut zu ihnen sein wegen Jonathan. Zweiter, es gab einen Diener namens Ziba in Sauls Familie. Man brachte ihn zu David. David fragte, bist du Ziba? Er antwortete, ja, ich bin dein Diener. Dritter, der König fragte, gibt es noch jemanden von Sauls Familie? Er wollte Gottes Güte zeigen. Ziba sagte, es gibt noch einen Sohn von Jonathan. Er kann nicht laufen. Vierter, der König fragte, wo ist er? Ziba antwortete, er ist im Haus von Maschir in Lodebar. Fünfter, König David schickte Boten. Sie holten ihn aus dem Haus von Maschir in Lodebar. Sechster, Meribal kam zu David. Er war der Sohn von Jonathan. Er verbeugte sich tief vor David. David sagte, Meribal. Er antwortete, hier ist dein Diener. Siebter, David sagte, hab keine Angst. Ich bin gut zu dir wegen deinem Vater Jonathan. Ich gebe dir das Land von Sol. Du wirst immer an meinem Tisch essen. Achter, Meribal verbeugte sich. Er fragte, wer bin ich? Warum bist du so gut zu einem toten Hund wie mir? Neunter, der König rief Ziba. Er sagte, ich gebe dem Sohn deines Herrn alles von Sol. Zehnter, du und deine Söhne müsst das Land für ihn bearbeiten. So hat er Essen. Aber Meribal soll immer an meinem Tisch essen. Ziba hatte viele Söhne und Diener. Elfter, Ziba sagte, ich werde alles tun, was der König sagt. Meribal aß an Davids Tisch wie ein Prinz. Zwölfter, Meribal hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Alle Leute bei Ziba arbeiteten für Meribal. 13. Meribal wohnte in Jerusalem. Er aß immer am Tisch des Königs. Er war an beiden Füßen gelähmt.